ist der Diebstahl eine schwere Sünde, ist eine schwere Sünde gegen die Gerechtigkeit, wenn es sich um eine schwerwiegende Sache handelt. Wenn man eine Stecknadel wegnimmt, ist es keine schwere Sünde, ist keine schwere Sache ist. Außer Stecknadel ist für ein Arbeitsgerät oder dass er sich keinen Tageslohn verdienen könnte, aber relativ unwahrscheinlich. Außer ist angestellt, Luftballons zerplatzen zu lassen. Das ist ein sehr eigenartiger Fall. Wenn es sich um eine schwerwiegende Sache gehandelt, denn es ist überaus wichtig, dass das Recht eines jeden auf sein Eigentum geachtet werde, weil das zum Wohl des Einzelnen, der Familien und der Gesellschaft gereicht. Das sagt das jetzt eben, das ist im ganzen Hintergrund. Kurz einmal, das Recht eines jeden auf sein Eigentum. Dagegen, es ist eben notwendig zum Wohl des Einzelnen, der Familie und der Gesellschaft. Ja, dass die Dinge ihre Ordnung haben, dass das Eigentumsrecht, Besitzrecht respektiert wird. Ja.